greift das Korn in Baum und Strauch. Ertönt des Jahres Steigen, aus nacktem Dorn erweckt ein Hauch der Knospen zögerndes Neigen. Der Regen rinnt aus des Himmels Horn, er schläft in Felsenschächten. Der Strom beginnt aus stillem Born und rauscht von Mitternächten. Der Mensch ist laut, er jagt die Zeit, dem Lärm des Tages ergeben. Die Erde baut in Heimlichkeit, geduldig wächst das Leben.